zur Teilnahme an der 18. Internationalen Konferenz der Kommunistischen und Arbeiterparteien in Vietnam traf die Delegation der TVRK unter Leitung von Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros des ZK und Stellvertreter des Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, am 26. Oktober mit einer Maschine in der Hauptstadt Hanoi ein.